Hallo und herzlich willkommen zur 111. Episode der Wechseltone-Jungs mit Adrian. Hallo. Und Thomas auch dabei. Guten Abend. Und meine Wenigkeit. Heute fange ich mal mit Adrian an, denn der hatte beim Dünsberglauf einen kleinen Wettkampf mitgenommen. Und da wollen wir doch mal nach seinem Wohlbefinden fragen, wie es ihm ergangen ist, mal wieder einen Wettkampf zu bestreiten. Ja, nach langer, langer Zeit, gell? Mein letzter Wettkampf war ja tatsächlich der Swim and Run in Darmstadt und das war, wann war das? Kann ich mich nicht mehr erinnern, ob das Januar oder Februar war, so lange ist es schon her. Ja, es war cool. Dünsberg, ich meine, Lukas, dir ist es ja auch bestens bekannt, du warst da ja auch schon am Start bei dem Rennen. Genau, ich habe mir die Strecke nochmal anguckt, war ja, ist ja eine echt schöne Strecke eigentlich, aber kann man am Ende schön ballern. Genau, genau, also da geht's einmal berghoch und einmal bergrunter. Wobei bergrunter hat man da noch zwei kleine Stiche, die dann wirklich sehr, sehr wehtun am Ende. Aber ja, ich kenne ja Dünsberg schon von vielen Trainingsläufen, da laufe ich sehr gern in der Gegend. Und ja, alles in allem war das für mich einfach mal ein Trainingswettkampf. Ich wollte einfach mal einen Wettkampf mitnehmen, wie gesagt, nach so langer Zeit. Und die Woche war relativ ruhig, weil ja, die Woche viele Nächte auf der Arbeit und dann habe ich es einfach ruhiger angehen lassen und dann hat sich das angeboten mit dem Rennen. Und ja, es war spaßig. Es war recht schwül schon. Morgens um 10 war der Start. Da hatten wir schon irgendwie so um die 15 Grad, glaube ich, 14, 15 Grad. Und dann wurde es halt von Stunde zu Stunde wirklich immer wärmer und sehr schwül halt. Ich habe es berghoch, habe ich es wirklich kontrolliert. Bin ich kontrolliert gelaufen, wollte halt nicht übertreiben. Und bergrunter habe ich mir dann halt vorgenommen, so richtig laufen zu lassen, sofern die Beine das noch mitmachen. Und das ist mir so, alles in allem, so bin ich zufrieden, kann ich jetzt nicht anders sagen. Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also das ganze Gießener Lauf, die Laufgemeinde, sage ich mal, die ist ja recht überschaubar, wenn man das schon jetzt irgendwie seit Jahren unterwegs ist, sodass man auch so, ja, so einige Gesichter sieht, den man schon von früher kennt. Der Manuel war auch da, ist auch mitgelaufen. Ja, eine sehr, sehr spaßige Angelegenheit. Was gibt's Besseres als Sonntagmorgen einmal den Berg hoch und runter zu laufen? Naja, kommt immer davon, wie du fragst. Ja, interessanterweise habe ich die letzte Zeit bin ich überhaupt keine Berge gelaufen. Ne? Also Gießen an sich ist ja recht flach und ich habe auch sonst jetzt so die letzten Wochen eher bin ich eher flacheres oder flaches Terrain gelaufen. Deshalb habe ich es ja auch berghoch recht, ja, sage ich mal, zügig, aber kontrolliert. Nicht jetzt irgendwie nicht am Limit angehen lassen. Aber es ging. Also muss sagen, das war okay. Das hat gepasst. Ja. Ja, das ist doch super. Und wie hat denn der Manuel die Strecke gefallen? Auch sehr gut. Ja, das war sehr spontan für Manuel. Ich habe den, glaube ich, vor 2 Tagen oder so am Donnerstag oder so, habe ich kurz nachgefragt, ob der Bock hat. Und der war dann halt so spontan und hat dann zugesagt und fand die Strecke auch sehr cool. Ne? Und für sein Zut sind ja so profilierte Strecken immer noch ganz gut, noch im Wettkampftempo so ein bisschen das Ganze anzugehen. Ja. Er fand die Strecke gut, ja. Das ist doch schön. Vielleicht sieht man euch nochmal nächstes Jahr, dann kann ich auch vielleicht nochmal mitmachen. Ja, wer weiß. Ja, interessanterweise war ich tatsächlich das allererste Mal in Dünsberg an Start, ne? Auch wenn ich jetzt den Lauf irgendwie schon seit Jahren irgendwie kenne und auch mal als Zuschauer da war, als du da gelaufen bist. Aber irgendwie hat sich das nie angeboten, da jetzt, oder kam mir da jetzt irgendwie nie so richtig in den Sinn, da mitzulaufen. Und auch diesmal, wie gesagt, war es recht spontan, dass ich dann teilgenommen habe. Aber wie gesagt, also richtig, richtig schöne Veranstaltung. Ja, das ist doch cool. Thomas, wie war denn deine Woche so? Warst ja wieder viel und fleißig auf dem Fahrrad unterwegs? Ja, wobei Fahrrad ehrlicherweise sogar jetzt so langsam wieder ein bisschen weniger wirkt. Also war jetzt von den letzten Wochen eigentlich das Wenigste. Aber ja, ansonsten war halt so die letzte richtig vollgepackte Trainingswoche. Ich glaube, ab nächster Woche, sonst sind wir jetzt 2 Wochen bis zum Kraichgau. Ich glaube, ab jetzt lasse ich es dann ein bisschen ruhiger angehen. Aber die Woche war eigentlich ganz gut. Gibt es wenig dran auszusetzen, muss ich sagen. Ja, das ist auch cool. Ja. Also nichts Besonderes halt, ne? Irgendwie ist es so, man muss halt so ja, sein Programm runterspulen und ja, das fleißige Bienchen ist halt unterwegs, sag ich mal. Ja, fleißig kann man ja bei dir unterschreiben. Also es ist wirklich sehr, sehr fleißig, was du da Woche für Woche abreißt. Ja, der Tom, wie war, hast du nochmal die Schuhe denn laufen lassen oder ziehst du die jetzt erstmal nicht mehr an? Nee, ich habe mich nicht getraut. Nein, Quatsch, ich heb sie mir jetzt für den Wettkampf auf. Also im Grunde, mir ging es ja nur darum, am Montag mal zu testen, dass wirklich nichts zwickt und dass das alles passt. Aber da ist, ja, denke ich, werde ich keine Probleme haben, zumal das ja in der jetzt im Kraichgau auch nur ein Halbmarathon ist, den man da drin laufen muss. Ich denke, das wird jetzt auch ohne Probleme funktionieren, ohne die nochmal vorher getragen zu haben. Und dann hat man nochmal was, wo man sich drauf freuen kann. Okay, dann hoffen wir auf jeden Fall das Beste, dass es auch so klappt. Weil beim Blumenfeld hat man ja andere Sachen gesehen. Genau, die haben ja, glaube ich, keine Socken an, ne? Also das ist ja auf der Kurzdistanz, die ziehen sich dann keine Socken mehr zum Laufen an, nur noch schnell in die Schuhe rein. Und da hat es wahrscheinlich ein bisschen mehr geschrubbt. Ja, aber ansonsten, so insgesamt muss ich sagen, das Training, ne, also ich stehe halt jetzt da, wo ich stehen wollte. Ich kann jetzt nicht mehr viel ändern. Ne? So, wie sagt man, die Würfel sind gefallen. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, nicht mehr krank zu werden und keinen Scheiß mehr zu machen. Und ja, dann lassen wir die nächsten Wochen mal auf uns zukommen. Ja, sind wir gespannt. Genau, und eine kleine Überraschung habe ich noch für euch. Der Adrian, der kann euch jetzt auch mal berichten, wie es sich zumindest anfühlt, die Vaporfly mal zu tragen. Und dann kann er doch mal erzählen, wie er so das Gefühl fand, die super schnellen Schuhe mal getragen zu haben, weil wir berichten ja nur positiv bis jetzt. Adrian, ich war ja am Wochenende bei dir. Wie haben sie dir denn gefallen so? Ja, schon ganz cool. Ja, also kann ich nicht anders sagen. schon so ein bisschen ungewohnt, ne, ganz klar, in den Schuhen zu laufen. Die kam mir sehr weich vor. Ich bin da wirklich eingesunken in den Schuh rein. Cooles Gefühl. Also ich bin jetzt ein paar Mal einfach so hin und her gegangen, einfach mit dem Schuh. Und ich wollte einfach mal so dieses erspüren, ob das wirklich so ist, ne, dass man so jetzt irgendwie nach vorne so getragen wird quasi mit den Schuhen. Aber das ist tatsächlich so, das stimmt schon, ja. Ich laufe momentan viel den Nike Epic React 2 und der ist dann ein bisschen direkter, ein bisschen härter, auch sehr angenehm. Ich mag den Schuh sehr, aber deshalb bin ich da jetzt in den 4% Schuh rein und dann bin ich so reingesunken und das war so das, was mir so so in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ja, das ist auch das, was man wirklich sagen kann, ne? dass der schon anders ist als so alles andere. Ob man das gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt, aber man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Bei vielen Schuhen, die zieht man ja an und dann hat man halt einen Schuh an, ne? Aber da merkst du wirklich, dass irgendwas tatsächlich anders ist. Ne? Ich habe ja auch noch den zum Flyknit, ne? Das ist so die Stufe drunter, ne? Und der ist auch etwas härter, finde ich. Da sinkt man auch nicht so in den Schuh nach unten. Auch sehr angenehm zu tragen, auch man hat, ja, einfach, ich sag mal so, ne, der 4%, das ist ja so die oberste Klasse. Der zum Flyknit, der ist da so Stufe drunter. Und der Mittelklassewagen. So Mittelklasse, genau. Aber auch sehr angenehm. Du wirst da jetzt auch nicht so nach, ja, so diesen Vortrieb nach vorne hast du ja auch nicht so in dem Schuh wie in dem Vaporfly. Ja. Ja, also dieser Schuh wird uns noch ein bisschen begleiten. wenn ein paar Zuhörer gerne selber ein paar Eindrücke haben, können Sie uns gerne mal schicken. Würde uns doch sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ich, ja. Ich werde auf jeden Fall, weil wir haben ja auch eine Nachfrage bekommen, weil wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen, das Thema, dass der ja dann doch, sagen wir mal, einen relativ hohen Verschleiß hat, oder sagt man ihm ja zumindest nach, dass er nicht so ganz lange halten soll. Deswegen habe ich mir, oder werde auf jeden Fall auch, sagen wir, jedes Mal, wenn ich ihn getragen habe, werde ich jetzt nochmal ein Foto von der Sohle machen mit einer Kilometerangabe dazu, dass man wirklich mal so eine schöne Lebensdauer von dem Schuh hat. Dann können wir dann am Ende der Saison mal gucken, wie viel tatsächlich der Kilometer im Vaporfly dann auch kostet. Ja. Ja, das macht mir auch so ein bisschen Sorgen, weil ich habe auch dem Adrian gezeigt, dass die Sohle bei mir nach diesem einen Marathon schon so an verschiedenen Stellen das Weiße so ein bisschen abgerubbelt ist, und da kannst du auch ganz schnell mal schauen. Ich glaube, ich habe jetzt so um die 60 Kilometer drinne, und da muss man, glaube ich, wirklich die Schuhe zu wichtigen Events mal rausholen, anstatt ständig da drin zu laufen. Das ist schon so, zumindest auch für den Preis. Naja, aber ich denke mal, die Evolution Richtung so Schuhen ist ja auch schon voll im Gange. Hoka hat jetzt auch wieder einen mit Carbon-Sohle rausgebracht. Finde ich auch sehr interessant. Mal schauen, was es da noch gibt. Ja, so wollte ich auch nochmal kurz von meiner Woche berichten. Die war eigentlich sehr positiv. Ein Negatives hatte ich, und zwar habe ich mich auf die Rolle geschwungen und bin dann so geradelt. 50 Minuten stand noch im Plan, und dann habe ich so bei Kilometer... also nach 40 Minuten habe ich dann so angezeigt bekommen, nur noch 5%. Das ging dann so rapide, dass ich bei Kilometer 41 hatte ich nur noch 2%. Da dachte ich, naja, dann savest du doch mal lieber die Einheit, bevor du dann gar nichts gemacht hast im Endeffekt. Deswegen nächstes Mal schön das Tablet mal laden, bevor man sich auf die Rolle schwingt. Ja, das passiert ja nur einmal. Aber ich habe mich gefragt, ist das schon immer mal passiert von euch, dass dann das irgendwie das Tablet mal ausging? Weil im Endeffekt musst du ja erst die Fahrt beenden, und dann musst du ja quasi nochmal das Okay geben zum Hochladen. Und da frage ich mich, wenn das jetzt abstürzt, beziehungsweise das Tablet ausgeht, was passiert denn dann? Also dann ist die Einheit weg. Nee, sie ist ja nicht gespannt. Nee, also ich hatte das mal, ich weiß wohl nicht, ob es am Tablet war oder am Rechner. Das ist zwar nicht wegen Strommangel ausgegangen, sondern das ist einfach die App abgestürzt. Und das ist schon so, dass der in bestimmten Zeitabschnitten so eine Art Zwischenspeicherung macht. Also ich sag jetzt mal, ne, der ist mir irgendwie bei Kilometer 100 abgestürzt, und dann hatte ich bis Kilometer 90 oder bis Kilometer 95 die Daten dann noch drin. Das war schon. Also okay, das hatte ich noch nie. Mhm. Also ich hatte des Öfteren schon so ein bisschen Verbindungsprobleme, und da war die Einheit überhaupt nicht drauf, also beziehungsweise hat sie überhaupt nicht gespeichert, war gar nichts davon übrig. Gut, ich bin da, kann sein, dass da jetzt irgendwie nach einer gewissen Zeit da anfängt zu speichern. Ich war ja selten irgendwie über 40, 50 Kilometer bei Zwift, also ja, keine Ahnung, aber also bei mir, ich hatte schon öfter das Problem, dass das nicht gespeichert hat. Wobei du sagst hier von wegen Akkuverbrauch und Tablet leer. Lustigerweise ist es ja auch je nachdem, also ich mache es ja am iPad teilweise, und dann trotz angeschlossenem Stromkabel verliert es dann, je nachdem, was du machst, doch das ein oder andere Prozent. Also es geht dann nicht so schnell leer, aber es entleert sich dann trotzdem. Weil er irgendwie anscheinend die App so viel Strom braucht, dass er da mit dem Laden nicht ganz nachkommt. Ja, das stimmt. Irgendwie braucht er wirklich viel Strom, weil ich mache es ohne Ladegerät, und da geht es echt immer ganz schön schnell geht es dann zur Neige. Ich oft mal gucke, dann ist er meistens schon unter 20%, wenn ich fertig bin. Das ist dann, naja, muss ich mal demnächst vielleicht auch mal mit Stromkabel machen. Aber Judy, ich bin in London gefahren, das fand ich ganz cool, weil du erkennst echt ein paar Ecken wieder, wenn du zumindest, wenn du in der Stadt fährst, da wo man mal unterwegs war. Ist schon echt cool. Muss auch geil sein, wenn du da mal so eine Runde läufst. Na gut, ich war heute, hatte ich noch mal eine längere Einheit, meine Freundin mitgenommen, die dann mit dem Fahrrad mich begleitet hat, was eigentlich auch ganz gut war, weil es doch stellenweise ganz schön warm war. Dann hat es auch mal geregnet, also wir hatten so ziemlich das ganze Wetterprogramm außer Schnee. Hat auch Spaß gemacht, mit Begleitung zu laufen. Könnte ich mir öfters vorstellen, zumindest bei den langen Einheiten. Ja, das war so meine Woche. Eigentlich ganz, ganz positiv gestaltet mal wieder, nachdem Bericht von letzter Woche. Ja, bist du langsam aus deinem Motivationsloch raus? Ja, also ich bin, du hast mir ja auch hier am Samstag, als ich bei dir war, hast du mir ja einen Vorschlag unterbreitet, worum es dir auch letztes Mal ging. Ja, also abgeneigt bin ich jetzt nicht ganz. Bräuchte dann natürlich für deinen Vorschlag ein Mountainbike. Clevere Zuhörer wissen was Adrian mir vorgeschlagen hat. ja, also müsste ich mal schauen, ob es bis dahin dann auch noch reicht. Aber ja, was ich halt auch ganz interessant fand, was ich ganz cool fand, wir hatten ja auch in links WhatsApp da nochmal drüber gesprochen, war ja diese 24-Stunden-Rennen fürs nächste Jahr. Ja, irgendwie bin ich momentan so im Plan vom nächsten Jahr. Also ich habe dieses Jahr hast du schon abgeschlossen. Ja, guck mir so nach Mitteldistanzen, habe ich so überlegt. Und dann das 24-Stunden-Rennen. Würde vielleicht gerne irgendwie so einen Traillauf im Ausland machen, finde ich ganz cool. Ich wollte, was ich so ein bisschen auf meiner Liste stehen habe, ist so gerne so mal ein Traillauf oder ein Ultra in der Toskana. Da hätte ich voll Bock drauf. Ja, solche Sachen. Jetzt ist ja mein Projekt abgeschlossen, da kann man sich ja mal andere Sachen widmen. Aber ob ich jetzt die Saison, weiß ich jetzt noch nicht, was ich mache. Wie gesagt, vom Thomas hängt es ab, ob ich in Frankfurt starte. ansonsten bin ich da eigentlich schon relativ offen noch. Ja, mal schauen. Ich habe lustigerweise gestern, glaube ich, Post vom Frankfurt-Marathon bekommen. Die scheinen jetzt gerade die Werbung nochmal zu verschicken an die ehemaligen Starter. Ja. Okay, ich habe keins bekommen. Und? Das ist ein Zeichen. Ich habe keins bekommen, siehst du? Okay, wahrscheinlich haben sie einen Podcast gehört und deswegen haben sie dir geschickt. Die wissen nämlich, wenn sie dir schicken, brauchen sie mir nicht mehr schicken, dann sparen sie das Porto. Genau. Na gut, dann gehen wir nochmal vom Frankfurter Marathon zu unserem ersten Thema, der auch eigentlich was mit dem Marathon zu tun hat, und zwar Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen. So wird Schuh draus. Ja, genau. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, vorletzte Folge oder sowohl letzte wie auch vorletzte Folge mal über den London-Marathon gesprochen und über diese alternativen Trinkbecher, nämlich aus Algenmaterial, die es da gegeben hat, was ja im Grunde dazu gemacht wurde, so zur Müllvermeidung, also sprich das Ganze unter dem Thema Nachhaltigkeit. Und es fällt halt auf, finde ich, dass in letzter Zeit sich da schon so der ein oder andere Veranstalter wirklich auch Gedanken macht. Und jetzt in der Woche ist mir der Köln-Marathon da aufgefallen mit einer Pressemeldung oder einer Meldung, dass die für dieses Jahr jetzt auch da ein paar Maßnahmen am Start haben. Zum Beispiel sollen die Medaillen dieses Jahr nicht mehr aus Zink sein, sondern sollen aus Holz sein. Die Finisher-Shirts werden nicht mehr so reine Kunstfaser sein, sondern irgendwie aus Biobaumwolle, Kombination mit Holzfasern. Sowohl die Shirts wie auch die Medaillen sollen komplett in der EU gefertigt werden. Also sprich, soll auch vermieden werden, dass da irgendwie lange Transportwege irgendwie aus Afrika oder sonst wo aus der Welt sind. Dann haben sie sich noch mit dem Müllkonzept so ein bisschen was überlegt, mit Mehrwegbechern. Eigentlich eine ganz coole Geschichte, das so ein bisschen zu verfolgen, dass man da anscheinend sich ein bisschen Gedanken macht. Weil ich fand es dann interessant zu lesen, wenn man zum Beispiel sieht, was für Massen da alleine jetzt beim Köln-Marathon. Der ist zwar nicht der kleinste Marathon, aber doch dann noch weit kleiner als so die ganz großen Veranstaltungen wie weiß ich nicht, Berlin oder London. Und wenn man dann liest, dass allein die in Köln schon jedes Jahr 400.000 Becher ausgeben, die dann quasi als Einwegbecher irgendwo im Müll landen, das ist schon krass, ne? Und da denke ich, ist schon eine Menge Potenzial vorhanden, wenn man sich eigentlich ja auch teilweise mit ganz einfachen Maßnahmen, ne, wie jetzt, keine Ahnung, Recycling, dass man halt irgendwie, stellen jetzt vernünftige Fangboxen auf, dass sich die ganzen Becher und so weiter besser fangen lassen, dann als Mehrweg benutzt werden können. Oder ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, auch für die Einwegbecher, die auch noch benutzt werden, separate Fangboxen, damit man einfach den Müll besser getrennt hat und dann besser recyceln kann. Also finde ich schon vernünftig, dass man sich da so Gedanken macht. Ja. Ja, da müsste man natürlich auch die Wasserfrage stellen, weil wo kommt das Wasser her, wenn sie so tausende von kleinen Flaschen haben, weißt du, die 0,5er Flaschen, da haben sie jetzt auch nicht viel dadurch gewonnen, ja. Aber das mit den Fangnetzen finde ich immer ganz cool, weil ich mache mir mal ein Spiel draus und versuche natürlich dann so in die Mitte zu werfen, dass es dann rein wie so ein Basketballwurf. Und ich glaube, wenn das öfters passieren würde, würden die Leute auch vielleicht ja, selber mal drauf kommen und das nicht einfach auf den Boden fallen lassen, ja. Ja, weil das ist ja, ich meine, ich komme ja so ein bisschen aus der Branche, was Kunststoff angeht. Und das ist halt eins der Hauptprobleme ist, dass der Müll teilweise so ist, dass du ihn nicht mehr vernünftig trennen kannst und deswegen kein vernünftiges Recycling möglich ist. Was teilweise daran liegt, wie so die Kunststoffverpackungen gestaltet sind, aber auch einfach an der Art und Weise, wie der Müll dann ankommt. Und wenn man da schon so eine vernünftige Vorsortierung hat, das ist natürlich mit kleinem Aufwand schon eine relativ große Wirkung. Muss man wirklich sagen. Und jetzt zum Beispiel bei den Medaillen, ne, finde ich auch gar nicht so uncool, mal eine Medaille aus Holz zu haben, ne, weil das ist einfach auch mal was anderes, ne? Also vollkommen unabhängig davon, jetzt unter dem Nachhaltigkeits- oder Umweltaspekt, sieht es wahrscheinlich auch mal ganz nett aus. Dazu eine Anmerkung von mir. Bei Xterra ist das schon seit langem so, nicht bei jedem. Aber ich kann mich erinnern, wann war ich bei Xterra in Österreich? Also 2008, 2009, sowas um den Dreh. Und da hatten sie schon Holzmedaillen. Und viele Xterras, passt ja auch irgendwie zu dem Event. Ne? Mhm. Ist ja alles sehr, ne, naturverbunden. Und die, ja, die, also viele, viele externe Veranstaltungen machen das, die Medaillen aus Holz. Und was das sieht man auch, wenn man jetzt irgendwie so nach Veranstaltungen durchstöbert und guckt, dann siehst du das immer mehr, ne, dass das dass Veranstaltungen Medaillen aus Holz anbieten. Finde ich gut. Ja. Weil im Endeffekt, das ist ja was, ne, wo man so seine, ja, dient der Freizeitgestaltung, ne, und alles, was man da nicht unbedingt allgemein umweltschädlichen Sachen machen muss oder was man da optimieren kann, ist natürlich auch gut angelegt. Ne. Dann zahlt man auch gerne vielleicht einen Euro mehr beim Startgeld bei so einer großen Veranstaltung, wenn die dafür ein vernünftiges Konzept an den Tag legen oder sich da mal vernünftig Gedanken drüber machen. Genauso wie bei den Shirts. Also ich denke jetzt, die Shirt-Variante, die da machen werden, die wird wahrscheinlich nicht unbedingt die günstigere Variante sein im Vergleich zu einem 100% Polyester-Shirt. Aber aus China. Genau, wo dann sonst noch was drin ist, wahrscheinlich an Giftstoffen. Aber da hat man ja dann auch noch was von. Das ist insgesamt hochwertiger und dann im Endeffekt ist es ja dann auch egal. Ich weiß jetzt nicht, wie das Startgeld beim Köln-Marathon ist, aber ich sage jetzt mal, ne, ob man dann 60 Euro oder meinetwegen 70 Euro zahlt, ist ja dann am Ende des Tages auch egal. Ne? Dann sollen sie das lieber so einkalkulieren, dass das halt eine runde Sache wird, finde ich. Ja, wenn man das natürlich nach außen trägt, dass man hier ein paar Veränderungen und deswegen und hier, das wird in Deutschland bzw. wird in EU gefertigt und so, deswegen ziehen wir die Preise ein bisschen an, dann werden die Leute das bereiter sein, als einfach einen Preis anzuziehen und man weiß gar nicht warum. Ja. Ich meine, ja? Nee, sag. Nee, tschüss. Ich hatte ja, ich finde halt, man muss mal so ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite denke ich immer, ist natürlich also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist halt momentan so ein bisschen hip, ne? Dass man da nicht Gefahr läuft, das durchs Marketing so ein bisschen zu missbrauchen. Auf der anderen Seite denke ich aber, wenn das dann so Mittel zum Zweck ist, ist ja am Ende des Tages trotzdem was dabei geworden. Ne? Warum soll man dann, wenn man was Gutes macht, nicht damit auch werben dürfen? Ne? Von daher denke ich, ist das schon ganz gut so. Ja. Bewegt sich in die richtige Richtung, definitiv. Was ich wissen wollte, war vom Adrian wegen den Holzmedaillen, weil ich bin ja so gerne so ein Medaillenliebhaber, aber was, also ist das so eine, ich kann mir das nicht vorstellen, ist das einfach so ein Holzklotz oder wird das irgendwann verrottet sein? Nein, oder wie muss das? Da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene, also ich habe schon welche gesehen, die sind einfach rund, ne, einfach das Stück Holz einfach abgeschnitten, ganz dünn, ne, dann rund und da wurde halt was reingebrannt, so der Name vom Event, Streckenlänge und so weiter, das steht dann dabei. Dann habe ich welche gesehen, zum Beispiel gerade beim Xterra, wo dieses typische Xterra X einfach so rausgefräst ist, ne, sodass du dieses X nur in der Hand hältst quasi. Also ja, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, das richtig cool zu gestalten. Und um ehrlich zu sein, gefällt mir auch so eine Holzmedaille schon irgendwie besser als so eine, ja, so eine übliche, die, ne, aus Metall oder aus was die auch immer bestehen dann oft. Vor allem, wenn man sich jetzt die halben Teller anguckt, jetzt gerade so bei Ironman-Veranstaltungen, die werden immer größer. Ja, also wenn ich jetzt mal den Thomas meine von 2004 zeige, das ist eine ganz, ganz kleine. Und mittlerweile, das ist ja wirklich ein Teller. Also gerade die, glaube ich, vom letzten Jahr, da habe ich mal ein paar gesehen, habe ich mir gesagt, meine Güte, ey, also muss das Ding so riesig sein? Es ist schon fast so, auch die ich da in Frankfurt bekommen habe, ne? Wenn du fertig ins Ziel kommst, die ist schon so schwer. Die meine ich ja. Genau, die meine ich ja. Und die wird ja irgendwie gefühlt vom Jahr zu Jahr größer. Ja. Ne? Irgendwie, das ist krass, ja. Ich finde auch, das muss eigentlich nicht sein. Ja, ja, ich finde auch, sie sollten so eine Standardgröße haben. Also wenn du Daumen und Zeigefinger zusammen machst und da so den Durchmesser dürfen sie haben. Also größer würde ich sie jetzt auch nicht machen. Ich finde das dann auch übertrieben. Ich hatte zum Beispiel vom Kölner Marathon, habe ich den von 20 Jahre Köln-Marathon. Und das ist auch so ein Riesenteil. Ne? Das fand ich jetzt auch nicht so toll. Also es gibt da auf jeden Fall... man braucht einfach nur eine gute Idee. Ja? Ich habe letztens nochmal die von Florenz in der Hand gehabt und die von Rotterdam, und die von Rotterdam, die ist ja echt richtig cool, weil die haben ja die Brücke noch mit reingemacht. Das ist also, und die sind noch nicht mal richtig groß. Ne? Das muss auch noch nicht mal sein. Also ich habe ja auch vom WAEW, hatte ich vom vorletzten Jahr, und da das ist einfach, die ist so groß wie eine Münze und da steht einfach nur WAEW drin. Und trotzdem gucke ich die sehr gerne an, weil die einfach schöne Erinnerungen wecken. Ne? Und die würde eigentlich untergehen unter allen anderen, aber trotzdem, da sie auch einen gewissen Nostalgie-Effekt bei mir hat, ist sie ziemlich weit vorne bei mir. Judy, so viel zur Nachhaltigkeit. Wir bleiben dran. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, das mir auch ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat. Ich kann beide Seiten gut verstehen. Es geht um den Hawaii-Slot, der bei eBay versteigert wurde. Es wurden sogar 5 versteigert, aber jetzt vor kurzem ist der letzte ausgelaufen. Es kommt jede Menge Geld zusammen. Also es sind wirklich, also ich glaube von 30.000 ist der letzte weggegangen oder 25, und es sind welche 50.000 weggegangen. Also die kriegen da schon so eine 250.000, 300.000 kriegen die schon zusammen. Es ist halt für einen guten Zweck, muss man dazu sagen. Aber heißt es? Ja, also ich glaube schon, dass es so ist. Also bitte. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das... Nicht so blauäugig sein. Ja, aber genau. Man muss ja jetzt nicht auch alles schwarz sehen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass das Geld dann doch schon für einen guten Zweck geht. Weil sonst können wir auch den Wings for Life in Frage stellen. Ja, aber trotzdem mal zurück zum Thema. Es gibt Leute, die versuchen das viele, viele Jahre dahin zu kommen, sich den Wunsch erfüllen, oder wissen sogar, dass sie es einfach nicht schaffen, wollen es aber gerne machen. Trotzdem haben sie das Geld ja nicht dafür. Ich meine, die Leute, die den Startplatz sich bei eBay ersteigern, die haben es auch, sag ich mal. Eins muss man noch dazu erwähnen, die müssten, glaube ich, 70.3 oder ein Ironman gefinisht haben in diesem Jahr. So, was halten wir denn davon? Thomas? Also meine Meinung dazu ist ganz kurz. Okay, dann. Absoluter Schwachsinn. Also das gehört da überhaupt nicht hin. Ich finde es absolut scheiße, sowas bei eBay jetzt irgendwo zu versteigern. Überhaupt null Verständnis dazu, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das komplette Geld dahin kommt, wo es hinkommen soll. Vielleicht kommt da ein Teil davon. Ja, mag sein. Aber das ist jetzt nicht auch die Art und Weise, wie man jetzt irgendwie nach Hawaii kommen will. Und das Rennen ist so verdammt hart und mit keinem anderen Ironman-Rennen auf der Welt zu vergleichen. Da sieht man schon mal alleine, dass da richtig fitte Jungs dabei sind, die wirklich ziemlich eingehen, ne? wenn sie sich ein bisschen überschätzen. Finde ich nicht gut. Fertig. Thomas? Ich auch nicht. Nein, ich finde es aber aus dem Grund Oder ich fange andersrum an. Viele sagen ja, ja, es ist okay, weil mit dem Geld wird ja was Gutes gemacht. Das ist immer, gehen wir mal davon aus, das kommt wirklich beim Großteil oder zum Großteil da an, wo es ankommen soll. Ich glaube ja da doch noch an das Gute im Menschen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, weißt du, wenn ich jemand bin, der irgendwie $50,000 für einen Hawaii-Slot ausgeben kann, dann gebe ich die aus, weil ich auf Hawaii starten will, nicht weil ich es spenden will. Weil wenn ich so viel Geld dafür ausgeben kann, dann kann ich auch sagen, ich spende jetzt $50,000 für einen guten Zweck, einfach nur, wenn ich was Gutes tun möchte. Aber wenn ich mir damit einen Hawaii-Slot kaufe, dann tue ich das in erster Linie für mich und das andere ist so ein Nebenprodukt dabei. Und aber das ist jetzt so für mich so ein persönliches Empfinden von Hawaii. Das sollte halt ein Rennen sein oder beziehungsweise ein Start beim Ironman Hawaii ist halt was, was man sich nicht mit Geld kaufen kann oder sollen darf. Da geht irgendwie der Spirit durch verloren, finde ich. Unabhängig davon, ob man sagt, da gibt es Leute, die versuchen das ihr Leben lang, schaffen das nicht, die fühlen sich dann benachteiligt, jo, das mag auch alles sein, aber für mich ist halt der Stellenwert von so einem Hawaii-Start, der definiert sich auch dadurch, dass du vorher eine Leistung erbracht haben musst, die man halt nicht kaufen kann, ne? Und die auch nicht jeder schafft. Und ja, das meine ich ja damit, ne, dass da Leute hinkommen, die da eigentlich die sonst nie hinkommen würden und seien wir ehrlich, die gehören da auch nicht hin. Also da sind irgendwelche wirklich Multimillionäre oder ja, jemand, wo wirklich das Geld da ist und locker sitzt und sonst wären sie überhaupt nicht da hingekommen. Ne? Und ja, sehe ich genauso. Und es steht ja jedem frei, der dahin möchte, dafür auch zu trainieren. Ne? Also wenn ich zum Beispiel hier den na, wie heißt er denn? Der vom Bahrain Endurance Team, der Teamleiter, der Scheich irgendwas. Also der macht ja trotzdem Triathlon auf einem hohen Niveau. Der fliegt dann zwar auch mit seiner Privat 747 nach Hawaii, aber der qualifiziert sich auch in einem ganz normalen Weg dafür. Und dann das ist ja was komplett anderes. Also ich finde es nicht gut, weil dadurch geht so ein bisschen dieser Mythos, der für mich bei Hawaii mitschwingt, der geht dadurch ein bisschen verloren. Und da muss man aufpassen, dass man sich das Rennen nicht irgendwie kaputt macht, finde ich. Aber ich kann auch verstehen, wenn man es anders sieht. Also hat wahrscheinlich jeder so seine eigene Denke. Ja, es gibt ja noch die Lotterie, wo die Leute ja quasi sich für den Startplatz bewerben können und ja dann auch quasi ohne gespendet zu haben an einen. Wurde der nicht abgesetzt? Ich meine, die gab es mal. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Also ich meine, ich habe letztens gehört, dass die Lotterie wieder irgendwie jetzt zu Ende gegangen ist oder so. Das war noch ganz so lange her. Ich meine, im März wäre das gewesen. Aber gut, lassen wir mal dahingestellt, ob es jetzt war oder noch ist. Es gab es auf jeden Fall mal. Und das ist ja, also ich meine, da tust du ja nicht mehr was Gutes, da tust du einfach nur dich bewerben, ob du jetzt genommen wirst oder nicht, ist ja dann eher Glückssache. Und das ist ja dann... Ja, also ich bin da eher so auch auf Thomas seine Meinung, eigentlich sogar 1:1. Ja, weil, Thomas, seine Meinung ist ja auch meine Meinung. Ja, du hast nur ein bisschen drastischer. Anders ausgedrückt. Ja, du warst da drastischer. Ich habe versucht, wirklich meine Meinung so ein bisschen wirklich zu Geltung zu bringen, deshalb habe ich gesagt, absoluter Schwachsinn, weil so sehe ich es auch, ist es. Es ist, für mich ist es Geldmacherei, weil dass die Veranstalter, die Ironman-Veranstalter, wer auch immer das ist, das ändert sich alle paar Jährchen. Momentan sind das Chinesen, glaube ich. Chinesen, irgendwelche chinesische Großkonzerne oder wer auch immer das ist. Es geht einfach um Profit und sonst gar nichts. Und solche Geschichten wie jetzt halt mit dieser eBay-Auktion, also da geht es einfach nur darum, viel Kohle zu machen. Ja. Na gut, du gehst aber davon aus, dass das Geld ja nicht ankommt. Aber ist ja egal. Also, dass vielleicht ein kleiner Teil davon ankommt, ja, aber bestimmt nicht alles. Also, bestimmt nicht. Ja, ich auf jeden Fall. Ich finde auch, das sollte eine geschlossene Gesellschaft sein, beziehungsweise man muss sich dafür qualifizieren. Alles andere ist ja. Ich kann ja auch nicht beim Formel-1-Rennen mit einkaufen. Ja, das ist ja. Das ist so, du kannst zwar mit Sicherheit. Du kannst mal eine Runde, es gibt ja diesen Mercedes-Doppelsitzer, aber damit kannst du ja nicht beim Rennen mitfahren. Ja, das ist ja, das geht ja nicht. Also es gibt ja Leute, die haben so viel Geld, ja, und das sind nämlich die Leute, die dann da starten. Ja, also auch ein interessantes Thema, das ich letztens gehört habe, im Interview mit einem Trainer, und da ging es nämlich darum, dass der sagt, bei mir melden sich manchmal Leute, so Büroleute, so Workaholics, die 6 Stunden im Monat Zeit haben, aber die wollen einen Ironman mitmachen. Ja. Dann sagt er, wie viel Zeit hast du? Sagt er, 6 Stunden. Sag ich, nee, tut mir leid, ich muss dich ablehnen, das bringt nichts. Ne? Und das sind halt, solche sind das dann halt, die dann wahrscheinlich sich dann da einkaufen können, ne? Weil sie halt das Geld haben dafür. Und, ja, aber das ist das, ne? wenn ich das so in einen Satz bringen möchte, ich habe halt die romantische Vorstellung, dass man nicht alles im Leben kaufen können sollte, sondern sich manche Sachen auch noch erarbeiten oder in dem Fall halt er trainieren muss. Gibt es das Wort? Wahrscheinlich nicht. Aber doch, ihr wisst, was ich meine. Jetzt gibt's. Ja. Er trainieren, okay. Ja, also ich finde es ja auch so wie du, aber ich meine im Endeffekt, glaube ich, sind die Zeiten vorbei, dass man sich mit Geld irgendwas nicht kaufen kann. Solange du mit genug Scheinen wedelst, wird jeder irgendwann nachgeben und solange ein Konzern dahinter steckt, wirst du halt, glaube ich, auch immer ja, ich meine, im Endeffekt, wir haben schon drüber geredet, dass selbst die Startgebühr ja immer teurer wird und trotzdem ist das Ding jedes Mal ausverkauft. Ja. Das ist, die könnten wahrscheinlich sogar das Doppelte nehmen, das wird trotzdem ausgebucht werden. Vielleicht nicht alle, aber die Prestige-Rennen auf jeden Fall. Ja, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich mal überleiten. Nee, schnell weg mit dem Thema. Würde ich mal überleiten zu einem witzigeren Thema, damit wir mal wieder ein bisschen was zum Lachen bekommen. ich würde jetzt mal So viel zu lachen gibt's da jetzt nicht. Das ist ein erfreuliches Thema, muss ich sagen. Ja, okay, weil es gibt ein Happy End da drin. Aber okay, der Adrian, der ist dreimal mit seinem Fahrrad gefahren und jetzt ist das sein Fahrrad schon weg. Wo ist es denn? Was passiert? Und erzähl mal. Ja, mein Fahrrad ist beim Zweiradmechaniker, weil ich hatte von Anfang an so ein bisschen Probleme mit dem Schaltwerk. Zumindest dachte ich, dass es das Schaltwerk ist. Hab erstmal mit Canyon telefoniert und nochmal nachgefragt, hier, wie sieht's aus, das und das stimmt nicht, irgendwie springt die Kette, je weiter runter ich schalte auf den kleinen Ritzel, umso mehr springt's, teilweise kann ich dann jetzt irgendwie gar nicht schalten, oben, so bis zur Hälfte, des Ritzelpakets geht's ganz gut, aber dann fängt's irgendwie so zu springen. Ich hatte wirklich, glaube ich, entweder hatte ich Glück oder die Leute bei Canyon sind wirklich sehr, sehr zuvorkommend und sehr kooperativ. Also zum einen hatte ich eine Dame am Telefon, die zu mir gesagt hat, weißt du was, gib das nicht bei uns ab. Die haben da so einen Link, ich habe jetzt vergessen, ich habe es leider nicht offen, ich habe vergessen, wie das heißt. Da gibt es einen Link mit so Kooperations-Zweirad-Mechanikern, die mit Canyon arbeiten. Und hier bei uns in Gießen gibt es zwei, einmal das Delta Bike und einmal das MF Bikes und zu dem zweiten bin ich dann halt gegangen. Wie sich herausgestellt hat, ist ein Ritzel, ich glaube das vorletzte oder so, ist so ein bisschen verbogen, so dass es nicht möglich ist, einwandfrei zu schalten. Muss also das ganze Ritzelpaket ausgetauscht werden, die ganze Kassette. Da habe ich mir gedacht, super, toll, habe schon mal nachgeguckt, 140 Euro, na toll, jetzt war das gerade noch mal ein paar Monate zu Hause, schon Investitionen. Habe nochmal bei Canyon angerufen und siehe da, Canyon schickt mir das Ding zu. Also kostenlos, kriege ich es ersetzt. Alles ging sehr reibungslos ab. Ich werde es irgendwie bis Mitte, Ende nächste Woche haben und dann kann ich es mein Mechaniker bringen, der endet das dann und dann kann ich ja endlich wieder mein Mountainbike fahren. Momentan bin ich viel auf dem Rennrad unterwegs, aber ich vermisse mein Mountainbike. Ja, leider hat Adrian jetzt die witzigste Sache ausgelassen, aber okay. Was denn? Was war denn das? Ja, dass da wo dein Fahrrad jetzt ist, hingegangen bist und gesagt hast, ja, ihr seid hier Kooperationspartner von Canyon. Ach, okay, ja. Ich weiß nicht, wie Canyon sich das aussucht, aber die wussten von gar nichts. So wie, wir sind Kooperationspartner von Canyon, weiß ich von nichts. Ja. Aber im Endeffekt war es mir egal. Also die waren halt angegeben. Kennst du dieses Link? Weißt du, Thomas? Also bei Kundenservice ist das irgendwie angegeben. Find your Zweiradmechaniker. Ja, ich habe das mal gesehen. Ja. Ja, genau. Und da werden halt so Vorschläge gemacht, wo du dein Fahrrad abgeben kannst. Vielleicht sind das einfach irgendwelche Mechaniker, die jetzt irgendwie von Canyon für gut empfunden sind oder für zuverlässig genug. Ich meine, das Ding, mein Fahrrad hat ja noch Garantie, ne? Deshalb habe ich erstmal gesagt, ihr bitte erstmal nur angucken. Nicht, dass es vom Canyon heißt, da war schon eine dran, da ist jetzt die Garantie verfallen oder sonstiges. Ja, aber das ging wirklich sehr, sehr reibungslos alles. Also, man meckert oft mit Canyon, aber ich muss sagen, ich habe jetzt so die Woche zweimal mit denen telefoniert und das hat alles super und reibungslos geklappt. Und ja, ich kriege jetzt auch das Teil zugeschickt. Wunderbar. So ja. Soll es sein, ja. So muss es sein. Zumindest, ja. Wenn man noch nicht auch allzu viel gefahren ist. Ja, und das ist für mich die perfekte Überleitung zur Challenge Heilbronn, die heute war. Denn der Maurice Clavel, der daran teilgenommen hat, habe ich auf Instagram gesehen, hatte nämlich ein ähnliches Problem. Der hat nämlich beim Ritzel hinten, also bei der Kassette, ist ihn anscheinend das mittlere Ritzel ein Stück weggebrochen. So. Also muss irgendwie rausgebrochen sein und dann war es einfach, war zwischen zwei Zahngrenzen, war einfach riesen Lücke quasi, dass die Kette gar nicht mehr springen konnte. Deswegen musste er leider aufgeben. Hat er zumindest bei Instagram so mal gepostet. Kann man bestimmt nochmal sehen, wenn man ja, auf sein Instagram-Profil geht. Ja, aber zu den erfreulicheren Sachen bei Challenge Heilbronn. Sebastian Kienle ist wieder da, nach seiner ja, etwas schwierigen ersten Rennen, das er vor kurzem, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo es war. St. George. Ja, genau. Utah. St. George, ja. In Utah, da hat er ein bisschen Probleme gehabt mit den Schiedsrichtern, aber ja, ansonsten war es heute für ihn erfreulicher, denn er hat gewonnen. Ich muss gerade überlegen. Vor Florian Angert ist zweiter geworden. Genau. Und, ja, auf, für mich auf einem überraschenden dritten Platz der Ruben Zipuntke. Ehemaliger Radprofi. Genau, ehemaliger Radprofi vom, ich glaube, Team Sunweb ist er zuletzt gefahren. Also schon ein richtiger Profi, auch ne, jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Zweitligateam oder so, also schon in einem richtigen World Tour Team gefahren und ja, der hat auf dem Fahrrad mal richtig Dampf gemacht. Ne? Das ist der deutsche Cameron Wolf. Ja. Ja, was soll man dazu sagen, ich habe mir ja auch den Livestream reingezogen und da hat er auch mal den Sebastian Kienle nochmal am Fahrrad, hat er mal die Führung übernommen, der Herr C. Punkte und hat dann ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob er, da war ich gerade nicht da, als sie zum Wechseln kam, ich weiß, aber ich glaube, er war noch zu der Zeit noch vorne. Wurde dann natürlich aber auch schnell von vom Kienle und vom Dreiz überholt, der Dritter geworden ist beim Radfahren, aber Andreas Dreiz muss sich anscheinend ein bisschen überfordert haben, denn am Ende hinaus reichte es nur für den vierten Platz für ihn und er wurde sogar noch überholt vom Angerer und die Punkte wieder zurückgeholt, sagen wir mal so. War leider nicht so ein guter Tag für ihn. Genauso wie für Laura Philipp, die ich noch im Livestream, da wurde das Fahrrad, fuhr gerade hinter sie und auf einmal so stehen geblieben. Das war, ja, da hat man schon gesehen, sie hielt sich irgendwie die Hüfte, hat dann nochmal versucht anzulaufen und dann ist wieder voll wieder stehen geblieben und ist so gegangen und ja, dann ist sie rausgegangen. Was jetzt genau war, weiß ich leider nicht, habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, aber ja, ich denke mal, sie jetzt nach Hause gebracht, so ist Stefan, wer ist hier mit vorne? Daniela. Thomas? Daniela Bleimiel, genau, hat das Ding gewonnen. Weißt du noch die anderen Platzierungen? Weil das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Els Visser. Bei den Frauen. Els Visser aus den Niederlanden ist Zweite geworden und Corinna Henggartner aus der Schweiz ist Dritte geworden. Okay. Aber schon mit deutlichem Rückstand. Also die Daniela Bleimel hat in der 4.18 und die zweite, Els Visser, dann ist bei 4.28, also schon mit 10 Minuten Rückstand reingekommen. Also das ist schon ganz relativ deutlich gewesen. Ne? Ja. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Männern, weil wir sind da jetzt so drüber geflogen im Eiltempo. Ich wollte noch nicht weggehen. Weil was ja wirklich toll ist an dem Rennen von Sebastian Kienle, dass man ja echt sagen muss, dass die Laufperformance bei ihm wieder richtig stimmt. Also zum einen hat er immer Probleme mit der Achillessehne gehabt, das scheint wirklich gut zu halten. Und er ist jetzt da in Heilbronn 1.13 gelaufen, was ja auch nicht so schlecht ist. Also hatte die schnellste Laufzeit des Tages. Da denke ich, können wir uns dieses Jahr dann, also beziehungsweise kann man sagen, Sebastian Kienle ist wieder da und man muss dieses Jahr mit ihm rechnen. Wobei, also da muss ich jetzt mal kurz reinwerfen. Ich meine, ich bin ja schon in Heilbronn gestartet, ne? Und die Strecke, die kann man schon als flach bezeichnen. Es geht hier und da so leicht hoch und runter, aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen ist es relativ flach. In der 1.13, da fehlt ja noch ein bisschen, ne? Bis zu der absoluten Spitze. Also, ja, es ist schon eine gute Zeit, das auf jeden Fall, aber zu einer 1.07, 8 oder 9, ne, die einige laufen können, da fehlt mir noch ein bisschen was. Da muss ich aber sagen, der hatte am Ende auch nicht mehr so den Druck gehabt, dass er jetzt hier alles raushauen muss. Also ich. Ja, das können wir aber auch nicht jedes Mal sagen. Nee, also das haben wir auch schon mal. Nee, aber das sagt man oft so, ne? Man, der hat da nicht so viel Druck und vielleicht hat es. Weiß man eigentlich nicht. Vielleicht wollte er sich aber auch mal testen und probieren, was geht. Ne? Hat ja auch nochmal die Luft nach hinten. Er hätte ja auch, wenn er jetzt irgendwie gemerkt hat, geht nichts, dann kann er auch wieder langsamer werden. Aber also ich meine natürlich, klar, nach der Verletzung ist das schon eine gute Zeit und bei St. George ist er auch schon nochmal einen guten Halbmarathon gelaufen, aber zu den Top-Läufern, ne, im Triathlon-Sport. Da fehlen noch ein paar Minütchen. Okay, Thomas, ja, wollte jetzt mal was sagen? Jein, also klar, ne, also das ist jetzt keine 1.06, wie ein Frodeno gelaufen ist. Auf der anderen Seite muss man das doch mal so ein bisschen im Kontext sehen. Das war jetzt kein Rennen, wo man sagen kann, finde ich, da war keine Konkurrenz am Start. Ne? Also da war schon auch Konkurrenz am Start. Da war ein Florian Angert, der auch schon schneller gelaufen ist in Rügen als ein Patrick Lange. Den hat er auf der Laufstrecke stehen lassen. Und ich denke, das war schon ein ganz guter Fingerzeig, ne? Also in die richtige Richtung. Klar, fehlt zu den Topläufern noch was. Auf der anderen Seite ist er ja auch nicht der Topläufer. Ne? Also er braucht eine solide Laufperformance und muss es dann wahrscheinlich noch irgendwo am Rad vernünftig richten. Aber ich wollte jetzt nur einfach mal einwenden, klar, natürlich, du hast recht, ne? Wie gesagt, ich wollte nur mal einwerfen, dass der zwar jetzt wieder da ist und das ist sehr erfreulich, ne? Aber ich sag mal so, wenn da jetzt ein Brownlee, Frodeno und Gomez und solche Leute mit an Start stehen, dann muss der Kieler gucken, wo er halt die Zeit rausholt. Und das ist dann im Endeffekt nicht beim Laufen. Ja, wobei man ja auch sagen muss, genau, aber es ist ja, also ich meine, das ist jetzt eine Mitteldistanz, ne? Sieht auf der Langdistanz natürlich wieder anders aus, aber ich denke, wichtig für ihn ist halt, dass man sagen kann, dass die Achillessehne gehalten hat und dass er halt den Speed im Grunde noch hat und das macht halt Hoffnung für die Langdistanz, finde ich. Also mehr so in die Richtung, ne? Dass er dann schon seine Radstärke da ausspielt und beim Laufen dann nicht mehr so viel Rückstand hat, wie vielleicht noch in den letzten Jahren. Aber wir werden sehen. Ja gut, schau mal, wo er sich hinbewegt. Eine Sache noch, habe jetzt gerade geguckt, die Strecke, also wenn das so stimmt, von den Ergebnissen hier habe ich hier stehen, die Radstrecke 84 Kilometer, 1. Als ich da vor 2 Jahren gestartet bin, war die Strecke 93. Würde mich mal interessieren, warum die Strecke so deutlich kürzer ist, ob es da jetzt irgendwie irgendwelche vielleicht, was weiß ich, Umleitung oder Straßensperrung oder sonstiges gab, irgendwelche Straßenarbeiten, weil ja, das ist schon ziemlich im Unterschied. Ne? Ja, 2 Stunden waren auch schon schnelle Radzeiten, ne, muss man sagen. Ja. Also die ist ja schon etwas kürzer, ne, wie die übliche Mitteldistanz. Ne? Also 84, ja, da fehlen ja noch 6 Kilometer und das 6 Kilometer ist schon ein bisschen was. Ja, deswegen. Ja. Ja, was wir nicht vielleicht unterschlagen sollen, ist die Superleistung von Florian Angert, der auch einen super Lauf hinten raus geliefert hat und auch beim Radfahren sich noch wacker geschlagen hat. So viel dazu. Der Adrian konnte es leider nicht sehen, aber der Thomas, soweit ich weiß, hat den Livestream auch verfolgt. Den Anfang, ne? Also danach bin ich selber angefangen gewesen, aber ich habe zumindest mal reingeschaut. Wobei man erstmal sagen muss, es ist ja schon cool, dass die bei der Deutschen Meisterschaft dann das ganze Rennen komplett im Livestream da gehabt haben. Ne? Bevor wir jetzt anfangen zu meckern, was nicht so schön war, muss man ja sagen, dass... Ich will gar nicht meckern, aber ich wollte einfach mal die Frage hier stellen, warum, das habe ich mir die ganze Zeit heute gedacht, warum kriegen die das einfach nicht hin, das mal gescheit zu machen? Es gibt ja genug, ich meine, die Übertragung vom Ironman in Frankfurt oder die von Hawaii, die funktioniert ja auch. Ja? Also ich meine, das liegt... Hawaii nehmen wir das mal bitte raus. Liegt es denn jetzt am Geld oder... Also das ist, es gibt Südafrika, ja, das ist auch ein super Livestream da bei Ironman. Also das heute war echt, also erstmal haben sie, glaube ich, in der Turnhalle moderiert, weil du hast immer Hintergrundleute gehört. Dann waren sie stellenweise halt komplett ruhig, da haben sie halt gar nichts mehr erzählt. Ich meine, beim Ironman bei Frankfurter Ironman finde ich es halt immer ganz gut, wenn sie halt mal dann auch die Leute wechseln, ja. Du musst ja nicht mit demselben dann ständig moderieren und irgendwann hast du auch vielleicht nichts mehr zu erzählen, das kann ich verstehen bei so einem langen Rennen. Aber dennoch fand ich es heute auch die Übertragung an sich, also ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, dass verschiedene Kameras einfach die Probleme hatten, weil jedes Mal, wenn die Laura Philipp gezeigt hat, ist bei mir der Livestream, entweder ist das Bild hängen geblieben oder der hat angefangen neu zu laden, ne? Das war bei den anderen, also wenn Kinde gezeigt wurde, nicht einmal so, ne? Und das, was ich eigentlich am verheerendsten fand, die hatten 30 Sekunden Verzögerung und haben halt Sachen kommentiert, die haben sich auch mehrfach dafür entschuldigt, ist ja okay, aber zum Beispiel als Laura Philipp stehen geblieben ist, da waren sie schon gar nicht mehr auf dem Bild, da haben sie angefangen, das zu kommentieren. Ja. Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass zum Beispiel Frankfurt wird ja von HR3 übertragen. Ne? Das sind ja, das ist ja, die leben ja davon, ne? Die machen ja Fernsehen. Das zum einen, also Südafrika, dass der Ironman genauso wie Cape Epic wird, glaube ich, auch entweder durch einen Fernsehsender oder durch so eine Firma, die das schon seit Jahren macht, die da wirklich schon drin, ne, geübt ist und gut ist. Ja, aber ich sag mal, selbst wenn, also du vergleichst es ja dann mit der Champions League, ne? Also jetzt der HR3 oder so, das ist ja, ne? Also besser kann man es ja wahrscheinlich nicht mehr. Ist halt ein Sender. Ist halt ein Sender, genau. Und der weiß halt, wie es geht, ne? Die wissen es einfach, wie es geht. Ja, ja, eben, und das ist jetzt. Genau, das ist jetzt auch nicht nur irgendein Sender, ne, keine Ahnung, Bibel TV oder sowas, sondern es ist halt wirklich ein großer Sender, ne, und das sind halt Vollprofis, was das angeht, und ich glaube, da dagegen dann anzustinken ist natürlich auch schwierig, ja. Ja, gut, aber hängen wir uns jetzt mal nicht an den Fernsehsender auf. Ich meine, wenn Iron Man so die es wollte, es zu übertragen, ja, wirklich gescheit in die Welt rauszubringen, dann, wenn auch vielleicht der Markt dafür da wäre, dass die Leute, also ich habe mit 2000 anderen geschaut, das habe ich unten gesehen, 1,9000 stand da, also 1,9K, ja, ich meine, wenn es viel mehr Leute wären, dann wäre vielleicht auch mal die Bereitschaft dafür da, dass auch, ich meine, die können sich einen Fernsehsender kaufen, ja, das ist ja auch nichts für die, sage ich jetzt mal. Und da kann man ja, wenn sie es wollten, könnten sie ja wirklich da eine gescheite Übertragung bringen. Aber anscheinend ist vielleicht auch der Markt dafür nicht da. Und das finde ich halt gerade ein bisschen schade. Ja? Und wenn dann der Sport so repräsentiert wird für Leute, die es vielleicht interessiert, weil Verwandte da starten und dann sehen sie sowas, dann, ja, dann sind sie vielleicht selber abgeschreckt, das überhaupt zu gucken. Ja, da, weißt du, was ich mich gefragt habe bei der Übertragung? Also wie gesagt, ich habe ja nur den Anfang gesehen, aber die hatten dann bei der Übertragung auch so auch viele so Basics erklärt, ne? Also keine Ahnung, wie man trainiert oder was Triathlon überhaupt ist und dass viele das Schwimmen nicht mögen und so. Und da hatte ich mir dann so für mich gedacht, ja, die Leute, die jetzt hier den Livestream gucken, das sind vielleicht nicht die Leute, denen man sowas erklären muss. Also das war irgendwie so, der Kommentar war irgendwie so ein bisschen für die falsche Zielgruppe, habe ich gedacht, weil den Livestream von der Challenge Heilbronn schauen sich Triathleten an, sonst wahrscheinlich keiner. Ja, ist ein Teufelskreis. Ja. Ja, und deshalb sage ich ja, ne, das machen wahrscheinlich irgendwelche Leute, die das noch nie vorher irgendwie gemacht haben, die dafür engagiert wurden, aber jetzt irgendwie selber sich da erstmal so reinfuchsen müssen, ne, sich reinlesen müssen und so weiter. Irgendwas muss man ja erzählen, ne, bei so einer langen Veranstaltung. Aber der Kommentator, den kennt man, der ist nämlich auch beim Ironman dabei in Frankfurt. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, so etwas älterer. Naja. Ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber egal. Was ich auch ganz, ganz schade fand, das war der Zieleinlauf, weil da hatten die eine feste Kamera schräg oben, so seitlich von dem Zielbanner. Also du hast jetzt nicht mehr irgendwie die Zeit oder irgendwie von vorne gesehen, sondern wirklich so schräg von oben. Und du hast, also der Kienle kam auf einmal und dann war er im Ziel, stand er da, ja, also, und das hast du gar nicht richtig gesehen, wie er da gelaufen ist, weil die da wahrscheinlich mit den Motorrädern oder mit den Fahrrädern, wer da auch immer, den Begleiter beim Laufen, durften sie wahrscheinlich nicht rein, den Zielabschnitt. Und da habe ich, also man hat wirklich gar nicht gesehen, dass der überhaupt da reingelaufen ist. Der stand dann auf einmal und hat dann die Zielbanderole da hochgehalten und das hat mich dann auch überrascht. Und ja gut, im Endeffekt können wir froh sein, dass es überhaupt einen Livestream gab. Bei vielen Sachen gibt es ja dann halt oft auch gar keinen. Da kann man sich auch nur auf Live-Ticker dann verlassen, wie es dann halt aussieht. Was mich noch interessiert hat, das wäre jetzt eine Frage an Adrian, der ja in Heilbronn gelaufen ist. Ich persönlich fand die Laufstrecke gar nicht so ansprechend, weil du liefst, glaube ich, in so einem Park, der war ganz schön, du liefst dann halt so neben Neckar und so und dann hast du gewendet, dann bist du in die Stadt irgendwie reingelaufen und ich fand das alles sehr, sehr eng da, also gerade dann gehst du einen kleinen Berg runter, dann also es war dann ganz normaler Asphalt, dann waren irgendwie so Steine, dann gab es, glaube ich, auch Kopfsteinpflaster oder so und dann, also ich fand, das war stellenweise die Fahrräder, die Profis begleiten, die kamen gar nicht vorbei, so eng war das. Die mussten dann hinter den Leuten, die Profis geholt haben, hinterherfahren, weil die entgegenkamen, da war kein Platz mehr für ein Fahrrad. Also so eng habe ich das ja gar nicht in Erinnerung. Also du läufst da ja aus der Wechselzone erstmal mitten durch die Innenstadt in so einen Park, wie du sagst, dann läufst du aus dem Park raus, dann bist du so ein bisschen abseits. Da ist es schön ruhig und dann irgendwann gibt es eine Kehrtwende, läufst du zurück in die Stadt rein, dann wird es ja wieder mega laut, aber da stehen auch die meisten Leute, da stehen sehr viele Leute, muss ich sagen, also zumindest so wie ich mich erinnern kann, aber es war jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie kein Platz hatte oder so. Das habe ich jetzt so nicht in Erinnerung, ne? Also ich fand es jetzt nicht voll, ne. Okay. Ja, weil ich hatte jetzt auch mal überlegt, also wenn jetzt irgendwie so drei Leute nebeneinander laufen würden, dann würde der ihnen entgegenkommt, könnte nicht überholen, den, der vor ihm ist, weil das einfach kein Platz mehr ist. So kam es mir vor, stellenweise. Dann hatten die oft halt irgendwelche Verpflegungspunkte in der Mitte, ja, also dann hatten die natürlich links und rechts, weil die, das war, ich glaube, das ist eine Runde von viermal, dreimal, irgendwie sowas, ich glaube, Mitteldistanz war irgendwie drei, viermal, laufen die ja dadurch und da können sie natürlich beide Seiten verpflegen, ja, aber dann wird es halt noch enger halt alles, Judy, also wenn die Leute dann halt ein bisschen, wenn die Amateure dann auf die Strecken gehen, wird es halt, denke ich, doch schon ein bisschen voller, hat man dann später natürlich auch gesehen. Ja, es war natürlich viel los, natürlich, aber... Ich meine, wie breit willst du eine Straße nicht machen? Nicht anders. Dann? Ja, aber gerade die Straße in der Stadt, die ist schon breit, ne? Also das... Da fahren Autos, da fährt eine Bahn in der Mitte, gibt es sogar, glaube ich... Zwei, ja, es gab auch Gleise. Kann ich mich erinnern, genau. Also die Straße ist schon sehr breit. Also in der Stadt, im Park wird es dann halt ein bisschen enger. Aber ich bin das ja auch schon gewöhnt. Ne? Also das ist ja in Rot oder in Frankfurt auch nicht anders. Da wird es ja auch irgendwann richtig voll. Ne? Das ist einfach so. Aber das, ja gut, das verteilt sich aber auf beide Uferseiten. Bitte? Das verteilt sich auf beide Uferseiten in Frankfurt. Also du läufst ja dann, wenn da ja, noch die Leute entgegenlaufen würden, dann wäre es ja richtig voll. Also es wird ja dann. Aber selbst da, also die ganzen Leute, die da halt neben dir laufen und so weiter, ich meine, die Straßen sind da schon nicht breit, also ne, die da am Ufer entlang führen. Genauso ist es in Rot. Ne? Das ist nicht so breit alles. Aber trotzdem, es geht. Also ich meine, du läufst da jetzt in keinen Stau oder sowas. Na gut, wie gesagt, es kam mir nur so vor, das wollte ich jetzt nochmal hier so fragen. Ja, aber Jungs, so, wer möchte denn, was haben wir denn noch so an Profisrennen? Ganz kurz noch, was mir gerade noch so einfällt oder was ich gedacht hatte diese Woche, wenn es das Thema Coverage hier geht bei der Challenge Heilbronn. Ich finde den Kontrast so ein bisschen krass. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, war Buschhütten oder war es vorletzte Woche schon? Weiß ich gar nicht mehr, kann auch vorletzte Woche gewesen sein. Und ich sag mal, von der Wertigkeit, ne, also Buschhütten ist mit Sicherheit ein tolles, großes Rennen, aber eigentlich ja nicht vergleichbar mit der Challenge Heilbronn, zumal die ja dieses Jahr auch als deutsche Meisterschaft ausgetragen wurde. Wenn du aber guckst, ne, so ein bisschen der Gradmesser ist für mich immer sportschau.de, Ne? Da war in Buschhütten, war auf der Titelseite ganz oben von sportschau.de, war direkt ein Bericht, Frodeno gewonnen, ist wieder da, bla bla bla. Von Heilbronn kannst du heute gucken, was der deutsche Meisterschaft war. Da steht gar nichts. Das ist einfach, das ist krass. Also da siehst du schon, was irgendwie allein Jan Frodeno irgendwie so für ein Zugpferd ist. Das ist schon, finde ich schon krass. Ja, das stimmt. Ja, der Frodeno hat ja auch ein bisschen was geleistet für den deutschen Triathlon, das muss man so sagen. Aber das stimmt schon. Also Buschhütten ist ein Dorf, ne? Mhm. Also das ist nichts anderes. Dorf in Sauerland. Und also schon Frodeno alleine hat das getragen. Ja. Ne? Also wäre nicht am Start, hätte man da jetzt auch nichts von gehört. Ja, und wie gesagt, da war auf der Startseite dann halt ne, zeitgleich mit Bundesliga und so weiter, war halt Buschhütten, ja. Und das will schon was heißen in Deutschland, ne? Ja, stimmt. Da kommt auch ein Sebastian Kindler nicht gegen Jan Frodeno an. Das stimmt. So, zu meiner üblichen Frage. Wer möchte den Profisport vorantreiben? Ich habe jetzt momentan nichts offen, was Ergebnisse angeht. Also übergebe ich an Thomas. Ja, nichts offen. Ich meine, Challenge Heilbronn haben wir ja schon bearbeitet, ne? Und Triathlon-mäßig, denke ich, können wir das zuklappen. Aber es waren ja noch andere coole Veranstaltungen. Allen voran. Ja, erzähl. Allen voran, dieses Wochenende war ja das erste Cross-Country-Weltcup-Rennen, also Mountainbike-Cross-Country. Und wir haben ja vor ein paar Wochen mal über Mathieu van der Poel gesprochen, der ja auf der Straße in letzter Zeit ganz gut abgeräumt hat, Amstel Gold Race und so weiter gewonnen. Und der war jetzt auch wieder am Mountainbike am Start und hat da auch wieder ganz gut gerockt, würde ich sagen. Oder Adrian? Der hat da eine Show abgeliefert, muss man sagen. Also dazu muss man auch sagen, also es gab ja wirklich epische Verhältnisse. Das Rennen war im Albstadt in der Nähe von Stuttgart. Und es hat pünktlich zum Rennen hat's angefangen richtig, richtig zu schütten, aber so richtig. Also es war schon wirklich, glaube ich, auch so ein kleines Gewitter, was da abging. Und Mathieu van der Poel hat das relativ, kontrolliert angegangen, wie man so im Nachhinein sagen kann. Ich habe mich schon gefragt, ob der jetzt irgendwie schlechte Beine hat oder irgendwie heute nicht mitziehen kann, weil er zwei Leute ziehen lassen musste. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ich glaube, Matthias Flückinger war mit dabei. Ne, der kam erst später. Auf jeden Fall waren zwei Leute mit dabei. Mathieu van der Poel ist nicht mitgegangen, ist in der Gruppe erstmal geblieben. Es gab Stürze en masse. Das wurde wirklich irgendwann zu einer Rutschpartie. Die Strecke in Albstadt ist wirklich sehr, sehr technisch, mit sehr vielen Wurzeln, sehr vielen Steinen versetzt. Also ich kann euch die Highlights nur ans Herz legen. Schaut euch die mal an. Am Ende hat der schon angesprochene Matthias Flückinger das Radrennen gewonnen. Vor Mathieu van der Poel, der dann tatsächlich noch Stück für Stück und Runde für Runde nach vorne gekommen ist und in der letzten Runde, auf der Hälfte der letzten Runde, hatte den Franzosen Jordan Sarou überholt und ist dann Zweiter geworden. Also, wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe, ich habe wirklich beim Zugucken hatte ich echt Gänsehaut. Also der Typ, das ist der Michael Jordan des Radsports und zwar des gesamten Radsports. Also was der für Leistung bringt und wie der das Ganze rockt, ne? Was der für eine Radbeherrschung hat, das ist wirklich sagenhaft. Mhm. Also das ist wirklich, also da komme ich nicht aus den Schwärmen raus. Ja. Und das Short-Track-Rennen, ich weiß gar nicht, ob es ein oder zwei Tage vorher gewesen ist, das hat er ja sogar gewonnen. Am Freitag. Ne? Am Freitag, ne? Das hat er sogar gewonnen. Ja. Was man auch noch sagen muss, also für die, die es interessiert, weil wir ja gerade auch über Coverage gesprochen haben, die Weltcup-Rennen beim Mountainbike werden ja von Red Bull TV übertragen. Und das ist auch wirklich ganz, ganz großes Kino, wie man sich's eigentlich besser nicht wünschen kann. Ne? Das kann man sich irgendwie über die Red Bull TV-App auf diversen Endgeräten oder halt über die Webseite anschauen. Und da ist wirklich also von der Bildqualität, Kameraführung, Anzahl der Kameras, Kommentar, also alles echt auf höchstem Niveau. Das kann man sich wirklich gut angucken. Und die haben auch immer schöne Zusammenfassungen davon. Also Wenn man sich so ein bisschen für Mountainbike-Fahren interessiert, sollte man sich das Rennen in Albstadt wahrscheinlich mal antun. Definitiv, kann ich nur empfehlen. Wirklich ein sehr, sehr cooles Rennen. Ja, auch das von dir angesprochene Red Bull TV, also das ist wirklich, wie du sagst, ne, vom Allerfeinsten. Da kann sich Ironman ein bisschen was abgucken. Das ist in der Qualität, in jeglicher Hinsicht, ist das schon wirklich ein großes Kino. Ja, haben wir denn noch weitere Profirennen? Ja, es gab wieder einige. Ne? Es gab wieder ein paar 70.3. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht offen. Aber es gab in Barcelona, jetzt mal auf die Schnelle, in Barcelona gab es ein Rennen. Da gab es ja auch ein paar gute Leute mit am Start. Gewonnen hat das Ganze Bart Arnoux aus Belgien vor David McNamee und George Goodwin aus Großbritannien. David McNamee kommt vielleicht auch langsam in Form oder zumindest zeigt sich langsam. Ich habe bis jetzt habe ich noch nicht allzu viel oder beziehungsweise gar nichts von gehört. Schneidet in Hawaii schon seit 2 Jahren auch ganz gut ab, eigentlich genauso wie Patrick Lange. Also er ist so mit jetzt so die letzten 2 Jahre gewesen, die so ähnlich starke Marathonzeiten hinlegt wie Lange auf Hawaii. Also jetzt in Spanien bzw. in Barcelona hatte sich nochmal den Bart Arnoux, den zweiten von Hawaii vom letzten Jahr, geschlagen geben müssen. Ja. Das zu dem einen Rennen. Thomas, hast du noch ein Rennen? Es gab ja noch den in Lissabon. Habe ich dieses Wochenende leider nur Heilbronn verfolgt. Da kann ich auch nochmal, und zwar da hat Rudi Wild gewonnen aus der Schweiz vor Pablo González aus Spanien und Sam Wade. Bei den Frauen, das habe ich jetzt bei Barcelona vergessen, die Frauen, hat Elisabetta Curidori aus Italien gewonnen vor Eva Wutti aus Österreich und Susie Cheatham aus Großbritannien. Genau, also mehr weiß ich aber jetzt auch leider nicht zum Verlauf, außer jetzt die Ergebnisse. Ja, Thomas, hast du noch andere oder wollen wir da mal mit den Strava-Athleten weitermachen? Ich verfolge halt, will ich gar nicht so groß viel drüber erzählen, aber wer sich dafür interessiert, kann vielleicht selber mal reinschauen. Es läuft ja jetzt seit einer Woche der Giro, also Giro d'Italia, und der ist eigentlich ganz unterhaltsam bis jetzt gewesen in auch der ersten Woche. Sehr, erfolgreich für die Deutschen. Genau, auch sehr erfolgreich für die Deutschen. Also viel, viel passiert bis jetzt schon, muss man sagen. Ja. Ja. Ich meine, das war bis jetzt alles auch noch so ein bisschen vorgeplänkelt, weil wir hatten noch keine Bergetappen. Das geht jetzt, glaube ich, Mitte der Woche irgendwann los. Dann muss man auch schauen, wie sich dann entwickelt. Aber bis jetzt war eigentlich mehr dabei, als man sich vorher hätte erwarten können. Auch an Dramatik. Ne? Also wenn man sagt, zum Beispiel einer der Top-Favoriten ist dann leider schon ausgeschieden, hier Tom Dumoulin. Aber wie gesagt, ansonsten aus deutscher Sicht bis jetzt ganz erfolgreich. Juri, gut, dann schließe ich das jetzt mal, außer es gibt noch ein Veto, und machen wir mit den Strava-Athleten weiter und fangen gleich mal an mit dem Norm Kartner, der 10 Kilometer bei, Moment, muss ich mal hier das Bild von seiner Urkunde schließen, 10 Kilometer Spessart-Helden, Laufen gegen Leiden war das, ist er in einer persönlichen Bestzeit von 38,36 gelaufen. Das ist ordentlich. Glückwunsch dazu. Dann haben wir, ganz kurz auf, es wäre jetzt zu viel darauf einzugehen, der Thorsten Schneider hat ein Großprojekt gestartet, und zwar ein Goldsteig. Das waren 6 Etappen. Da war der jetzt so, also wenn man bei uns auf die Aktivitätenliste guckt von dem Club, ist er natürlich weit, weit vorne mit 41 Stunden unterwegs. Also die Etappen gingen so zwischen 30 und 45 Kilometer. Auf jeden Fall könnt ihr da gerne mal bei ihm auf dem Profil, auf der Strava-Seite gucken, da hat er jede Menge Bilder gepostet. Ist schon sehr interessant. Dann haben wir noch die Sonja Hartlander, die im 32. Mettenheimer Alleelauf mitgelaufen ist. Das waren 5 Kilometer und die ist in 27,49 gelaufen. Auch Glückwunsch dazu. Der nächste ist die Dana Gave, die beim Rennsteig Supermarathon mitgelaufen ist. Das waren 75 Kilometer und die hat sie in 11 Stunden 33 geschafft. Ja, eine starke Leistung, würde ich mal behaupten. Aber es geht noch weiter im Rennsteig und zwar der Stefan Gutknecht ist da auch mitgelaufen und der hat 8 Stunden 50 gebraucht. Auch eine super starke Leistung. dann haben wir noch den den Manuel Eugner. So, der ist mit 7 Stunden 19, 52 ins Ziel gekommen. Natürlich überbieten sich jetzt gerade die Leute, aber auch eine super starke Leistung. Und das Highlight hat natürlich der Marcel Run hier rausgehauen mit 6 Stunden 33 und 15 Sekunden. Ja, Glückwunsch dazu. Platz 11 in seiner Altersklasse, insgesamt 45. geworden. Also der ist ja momentan ein bisschen auf den Ultras unterwegs. Wer sein Strava verfolgt, da hat er schon einige hinter sich, auch große. Und der Rennsteig zählt ja auch zu den Großen, würde ich mal behaupten. Wäre das denn was für euch, Jungs? Ich glaube, vorerst nicht, nee. Thomas frage ich jetzt nicht, der ist ja erst momentan mit anderen Sachen beschäftigt. sein Kopf hängt ganz woanders. Gut, das Highlight haben wir uns natürlich dann zum Schluss aufgehoben, denn der André Schlosser war nämlich bei der Challenge Heilbronn. Hiermit ein kleiner Aufruf an dich. Du kannst gerne mal einen Bericht schicken, wie es für dich war, ob die Strecke denn breit genug für dich war. Und ja, dennoch wollen wir nicht deine Zeit verschweigen. Im Schwimmen hat er 39,43 gebraucht. Beim Biken war er mit 2 Stunden 49, 04 dabei und den Halbmarathon hat er in 1 Stunde 57 glatt hinter sich gebracht. Das macht eine totale Zeit von 5 Stunden 37 und 09 Sekunden und ist ja, 650. geworden. Ich finde das eine absolut krasse Leistung. Hut ab. Super Zeit. Freue ich mich. ja, auf jeden Fall. Glückwunsch an alle. Ja. Judy, ich denke, damit schließe ich jetzt mal hier die Episode und ja, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Wenn ihr das hört, habt ihr natürlich Anfang der Woche, aber dennoch viel Spaß und schön weiterlaufen von meiner Seite. Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Von mir auch einen schönen Abend, aber ich möchte mich auch noch kurz bedanken, denn wir haben diese Woche oder jetzt in der abgelaufenen Woche die 200er-Marke im Strava-Club überschritten. Also wir haben jetzt aktuell 203 Clubmitglieder, das freut uns natürlich sehr und vielleicht können wir Ende nächster Woche dann schon die 300er-Marke durchbrechen. In diesem Sinne... Ja, das wäre aber ein mega Sprung jetzt. Aber irgendwann geht es ja schnell. Nein, schönen Dank, freuen uns sehr, wenn es da auch immer weitergeht. Von daher, schönen Abend. Ja, tschüssi.